We'll do it live. Bildung ist keine Ware. Do it live. I can go write it and we'll do it live. Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja. Und was passiert objektiv? Ist, an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Es gibt keine Kopien, hier gibt's nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show. Hier gibt es nur was Echtes. Zum Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check this. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja. It's time to get red. Education. Redducation heißt es wieder, hier Donnerstag auf Radio Unerhört 90.1. Ja, und wir haben uns was Besonderes ausgedacht. Wir machen heute nämlich mal eine Special Best-of-Sendung von allen tollen Beiträgen, die wir produziert haben. Und es war auch eine mittelgute Entscheidung, weil wir wollten uns dadurch ein bisschen Freizeit verschaffen und haben gedacht, ja, schönes Wetter, hängen wir ein bisschen draußen rum, aber das Zusammenschneiden ist viel aufwendiger als eine eigene Sendung zu produzieren. Aber wir hoffen, es macht euch trotzdem Spaß. Genau, und das führt dazu, dass wir eine ganze Latte an Themen dabei haben. Und bevor ich die vorstelle, stellen wir erstmal uns vor. Heute hier am Mikro sind Nathalie, Marius und ich bin Steffen. Und das sind unsere Themen. Als erstes hören wir ein Interview mit der Betriebsratsvorsitzenden des Uniklinikums. Danach geht es weiter mit einem alten Beitrag zum CAE-Ranking. Dann wird es eine Aufnahme geben von einem Papier, das uns nicht zugespielt wurde, was aber sehr aussagekräftig trotzdem ist. Dann kommen wir zu kleinen Beiträgen über das Unikum und dem Internationalen Tag gegen Trans- und Homophobie. Weiter geht's mit einem Interview, was wir mit einem der Mitbegründer der Alternativen Universität von San Francisco im September geführt haben. Und einem Beitrag zu geplanter Obsoleszenz. Und später dann zu Selbstoptimierung. Wie immer das Ganze auch untermalt mit jeder Menge Musik. Und damit machen wir jetzt auch weiter. Wir hören jetzt Burning Kitchen mit Mist the Train. Bildung, das ist doch keine Ware. Oder etwa doch? Was ist überhaupt Bildung? Hören wir uns mal an, was Studierende der University of Oakland dazu sagen. Education either facilitates integration of the younger generation into the logic of the status quo, or becomes the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to transform their world. Bildung kann also zur Anpassung an die bestehende Gesellschaft führen oder uns die Möglichkeit geben, diese kritisch zu hinterfragen. Wenn Bildung aber nur Ausbildung bedeutet, das heißt, wenn Bildung nur dazu dient, den Arbeitsmarkt mit guten Arbeitskräften auszustatten, dann wird es schwer mit den kritischen Hinterfragen. Genau das passiert bei der Kommerzialisierung von Bildung. Ein Prozess, der in Deutschland, aber auch überall sonst auf der Welt zu beobachten ist. Doch die Menschen wehren sich gegen diese Entwicklung. Und das weltweit und schon seit Jahren. Zum Beispiel durch den Bildungsstreik oder schon 2007 beim G8-Gipfel. Aber gegen was genau wehrt man sich denn da? Also so im Klartext. Das heißt, im Klartext, wir protestieren dagegen, dass der Bildungsmarkt liberalisiert wird und dass Bildungseinrichtungen, Universitäten in Konzerne verwandelt werden, welche auf einem Bildungsmarkt agieren. Orientierung der Ausbildung am Arbeitsmarkt. Und das passiert eben nicht nur in Berlin, nicht nur in einzelnen Bundesländern, das passiert erstmal deutschlandweit, das passiert europaweit, das passiert international. Komisch. Also, dass das nicht nur in Deutschland, sondern international passiert. Aber andererseits auch logisch. Schließlich leben wir im globalisierten Kapitalismus. Eine Wirtschaftsform und Logik, die den ganzen Globus und alle Bereiche der Gesellschaft als Markt ansieht. Ein Markt, auf dem Güter gehandelt werden. Und das möglichst effizient und mit maximalem Profit. Doch was ist das Gut, wenn es um Bildung geht? Auch wenn in der deutschen Politik ein anderes Klima herrscht, so kann man doch nicht wirklich einen Doktortitel kaufen, oder? Da fehlt doch was. Stimmt, nämlich wir Menschen. Denn in diesem System sind auch wir Ware. Es geht um Human Resources. Es geht um Humankapital. Im 20. Jahrhundert hat man mal sowas Menschenmaterial auch genannt. Es geht darum, dass ihr verwertbar seid und dass ihr für den Standort irgendwie produktiv seid. Schön auf den Punkt gebracht. Das war Jan Beberweik bei der Nachttanzdemo im November hier in Marburg. Um den Austausch und die Vernetzung zwischen Menschen zu verbessern, die sich gegen die Kommerzialisierung von Bildung und anderen Gesellschaftsbereichen wehren, wurde das International Student Movement gegründet. Das ist eine Kommunikationsplattform im Internet.

Das CAE ist wiederum eine gemeinsame Gründung von der Hochschulrektorenkonferenz und der Bertelsmann Stiftung. Die Bertelsmann Stiftung kennt ihr wahrscheinlich aus verschiedensten Skandalen. Also die haben eine riesige Pressemacht, wenn man das so nennen will. Also die besitzen viele verschiedene Publikationen und sind dadurch bekannt, dass die aber auch Beratungsunternehmen haben, die ganz oft dann irgendwelche Tochterfirmen sind. Zum Beispiel beraten die dann Städte, dass die gewisse Teile ihrer Verwaltung privatisieren sollten und bieten aber gleichzeitig mit einer anderen Tochterfirma die Firma an, die das dann diese Verwaltung übernehmen könnte in privater Hand. Das Gleiche machen die auch in der Hochschullandschaft und in der Bildungslandschaft. Die haben schon vor Jahren, als noch niemand von Studiengebühren geträumt hätte, haben die dieses Wort immer wieder in den Diskurs geworfen und konnten sich damit auch durchsetzen. Das Gleiche gilt für die Drittmittel, da führen die immer wieder solche Beratungen durch. Und in diesem Sinne führen die auch ein Ranking namens CAE-Ranking durch, wo die sozusagen eine Rangliste von den besten Studienfächern und besten Studienorten aufstellen wollen. Da kann man natürlich fragen, was daran so schlecht, da kann man sich doch dran orientieren. Das Problem ist natürlich, wenn man ein Ranking aufstellt, heißt das immer, dass es da gute gibt, die profitieren da sehr von. Die profitieren da auch wirklich durch Gelder nachher später davon. Auf der anderen Seite heißt das immer, dass es Verliererinnen gibt, also Fachbereiche, die da schlecht dabei stehen. Und die haben da auch tatsächliche miserable Folgen von, nämlich dass sie einfach weniger Gelder kriegen, weniger Studierende dahin wollen. Und das hat realpolitische Auswirkungen für diese Fächer. Okay, nach dem allgemeinen Überriss, also gibt es ja also durchaus die Tendenz dazu, immer mehr alles zu raten und Benchmarks zu setzen und so. Und viele von euch haben sich damit vielleicht nur mal oberflächlich beschäftigt. Kannst du nur mal so zwei Worte dazu sagen, wo du jetzt das Problem sehen würdest, wenn irgendwas geratet wird, speziell jetzt vielleicht auf Hochschulen bezogen? Genau, wie ich eben schon versucht habe, beim CAE anzudeuten, ist halt das Problem, dass es ein Gut, ein Schlecht gibt. Also dass es Gewinnerinnen und Verliererinnen dabei gibt bei diesem Ranking. Das ist halt eine ganz klare Wettbewerbslogik. Also das ist das gleiche Problem wie mit Drittmitteln. Das hatten wir auch schon öfters mal erwähnt, dass Unis sich ganz viel über Drittmittel finanzieren müssen und halt ständig in einem Wettbewerb beweisen sollen, dass ihre Leistung für was taugt. Und die Kriterien setzen natürlich nicht die Unis, sondern außerhalb der Uni stehende Kräfteverhältnisse, die einfach in diesem Wettbewerbskontext stehen. Und da geht es darum, dass die Forschung und die Lehre zum Beispiel für den Markt brauchbar ist. Das heißt, es geht nicht darum, dass kritische Lehre, die irgendwie die Gesellschaft voranbringen soll, produziert wird, sondern verwertbare Forschung und Lehre. Und in genau diesem gleichen Kontext stehen diese Rankings, weil die auch genau das messen wollen. Also es geht nicht nur um CAE und um Bertelsmann hier, keineswegs. Es geht darum, dass solche Rankings das produzieren oder mit unterstützen, was wir sozusagen immer kritisieren an der Uni, dass es nicht mehr kritisch ist, dass es nur noch darauf abzielt, was Verwertbares zu produzieren. Und was gab es da in letzter Zeit für Widerstandsbewegungen oder was gab es da für neue Entwicklungen? Wie oft kommt das Ranking überhaupt raus? Das Ranking kommt einmal pro Jahr raus, wenn ich mich gerade nicht irre. Ich benutze das halt auch nicht. Aber ich glaube, einmal pro Jahr wird das herausgegeben. Das ist immer bisher ziemlich, ohne Störungen, ohne Brüche über die Bühne gegangen. Bis als Mitte dieses Jahres die Deutsche Gesellschaft für die Soziologie, also das ist der Dachverband der Soziologieinstitute in Deutschland, eine ziemlich große Schrift rausgegeben hat, wo die ihren Instituten empfohlen hat, dass sie aus diesem Ranking aussteigen sollen. Das war ziemlich populär, da man der Soziologie halt unterstellt, dass sie Ahnung haben von solchen Rankings, da die ja methodisch arbeiten. Und das hat das CAE-Ranking auch zu einer großen Gegenstellungnahme veranlasst. Und seitdem wurde das sehr stark in der Öffentlichkeit thematisiert, dieses Ranking. Dann sind sehr viele kleine Institute ausgestiegen, mehrere kleinere Dachverbände haben sich dann auch noch angeschlossen, zum Beispiel die Erziehungswissenschaften, sprich, dass sie den Instituten auch empfohlen haben, da auszusteigen. Man hat danach ein bisschen gemerkt, dass das Thema wieder abgeflacht ist. Nachdem es aber selbst in der Zeit, also die Zeitung, die es herausgibt, thematisiert worden ist. Und der nächste große Part war dann noch, dass die Uni Hamburg ausgestiegen ist. Also die Uni, das war dann die erste Uni seit längerer Zeit, die komplett ausgestiegen ist. Es gab schon einige andere vorher. Aber danach war das wieder ein Riesenthema und die haben auch eine ziemlich lange Begründung geschrieben, warum die das machen. Und die haben jetzt nicht einfach geschrieben, weil die da schlecht sind. Das sind die nämlich gar nicht. Die sind in dem CAE-Ranking nicht besonders schlecht, sondern die haben gesagt, dass sie das ihren Mitgliedern nicht verantworten können, dass die solche Daten so verwenden und dass sie einen Großteil der Zeit damit verwenden, in der Verwaltung diese Daten zu liefern, zu bringen und dem CAE-Ranking und anderen Rankings zur Verfügung zu stellen. Und die haben eben auch das gesagt, was ich eben versucht habe anzudeuten, dass dieses Ranking und dieses Wettbewerbssystem dafür verantwortlich ist, dass die keine freie Forschung und Lehre mehr machen können, sondern sich immer in einem Wettbewerb sehen müssen und größtenteils unterfinanziert sind. Das waren Raumheld mit Konformisten. Im Juni letzten Jahres haben wir unter Beweis gestellt, dass wir auch Enthüllungsjournalismus können. Die Uni überlegte nämlich damals lauthals, ein externes Finanzberatungsinstitut für eine Wirtschaftlichkeitsprüfung zu beauftragen. Und wir haben dann, Enthüllerinnen, wie wir nun mal sind, ein Papier entdeckt, was dem Ganzen die Krone aufsetzt. Ja, und wie so eine Prüfung aussieht, zeigt ein Papier, das uns nicht zugespielt wurde, aber doch irgendwie ganz gut zeigt, vor allem, was uns denn so davon bei erwarten wird. Ich zitiere dieses Papier jetzt einfach mal. Wir werden uns ein bisschen abwechseln, das dauert ein bisschen länger, aber es wird bestimmt interessant. Zitat Beginn. Die Untersuchung der Finanzlage der Philipps-Universität Marburg hat den Eindruck einer desolaten Situation bestätigt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, Marburg ist Griechenland. Insgesamt müssen Forschung und Lehre an der Philipps-Universität Marburg stärker an betriebswirtschaftlichen Kriterien orientiert werden. Aus Bundes- und Landesmitteln sind aufgrund der allgemeinen finanziellen und wirtschaftlichen Lage und der richtigen Entscheidung zu einer verantwortlichen Haushaltspolitik im Sinne der Schuldenbremse keine nennenswerte Impulse zur Stabilisierung des Haushaltes der Hochschule zu erwarten. Deshalb schlagen wir folgende 10 Maßnahmen zur Konsolidierung vor. Erstens, nicht zu den Kernangeboten gehörende Einrichtungen wie etwa der alte Botanische Garten müssen sofort und ersatzlos gestrichen werden. Dazu gehören auch die geradezu luxuriösen Angebote für Senioren und SchülerInnen sowie die sogenannten Gender Studies oder das Marburger Zentrum Antike Welt. Zweitens, um weiterhin einen umfassenden Bibliotheksbestand gewährleisten zu können, ist es unerlässlich, dass in Zukunft eine Leihgebühr erhoben wird. Unseren Einschätzungen zufolge wäre ein Beitrag von 50 Eurocent pro Buch und Woche ausreichend ertragsreich, und würde zugleich die auf Ausleihen angewiesenen Studierenden nicht übermäßig belasten. Zusätzlich erachten wir es für notwendig und möglich, die fachbereichsgebundenen Bibliotheken entweder in die Zentralbibliothek zu überführen oder, falls dies nicht möglich sein sollte, ganz abzuwickeln. Durch diese Straffung des Angebots würden Räume und Personalmittel für andere Aufgaben frei werden. Auch eine, in Klammern teilweise, Privatisierung der Bibliotheksdienstleistungen sollte in Betracht gezogen werden. Drittens, wir schlagen vor, die Besoldung des Mittelbaus und der Professuren stärker an Leistungen zu binden. Die Beurteilung der tatsächlichen Leistung kann je nach Fachbereich von unterschiedlichen Kriterien abhängig gemacht werden. So bieten sich etwa in den Naturwissenschaften der Umfang der Patente als angemessenes Kriterium an. Weitere mögliche Kriterien zur Beurteilung der Leistung von MitarbeiterInnen wäre etwa die Einwerbung von Drittmitteln oder die Zahl der unterrichteten Studierenden sowie der Anteil derer, die einen Modulabschluss erreichen. Langfristig anzustreben, möglichst viele reguläre Professuren auf Stiftungsprofessuren umzustellen. Kurzfristig wird es nötig sein, frei werdende Stellen nicht sofort wieder zu besetzen. Viertens, im Bereich der Verwaltung der Hochschule schlagen wir eine tiefgreifende Strukturreform vor. Wir erachten es für dringend notwendig, die Verwaltung der einzelnen Fachbereiche stärker zu clustern. Es empfiehlt sich hierbei auch eine in Klammern teilweise Ausschreibung der Verwaltung zu eruieren und gegebenenfalls durchzuführen. Auf jeden Fall muss eine flexiblere Orientierung der Personalausgaben am tatsächlichen Arbeitsaufwand angestrebt werden. Dadurch wäre es möglich, in Zeiten hohen Verwaltungsaufkommens an den Rändern und zwischen den Semestern kurzfristig zusätzlich Personal einzustellen, ohne diesen Personalüberhang in den arbeitsaufkommensschwachen Zeiten finanzieren zu müssen. Fünftens, das derzeit umfängliche Beratungsangebot muss radikal beschnitten werden. Das Studium soll die Studierenden auf selbstständiges Lernen und Arbeiten vorbereiten. Hierzu gehört es auch, sich in Prüfungsordnungen selbstständig einzuarbeiten oder sich um einen Praktikumsplatz zu bemühen. Auch bei den Beratungsangeboten gilt, so viel wie zwingend nötig, so wenig wie irgend möglich. Punkt 6. Weiterhin empfehlen wir eine stärkere Profilbildung der Philipps-Universität Marburg. Diese Profilbildung soll sich zuvorderst an betriebswirtschaftlichen Kriterien orientieren. Fachbereiche, in denen eine ausgedehnte Drittmittelfinanzierung mittel- und langfristig schwierig erscheint, sollten mittel- und langfristig verkleinert, zusammengelegt oder abgewickelt werden. Besonders davon betroffen werden unseres Erachtens nach folgende Fachbereiche sein: 03 Gesellschaftswissenschaften und Philosophie, Fachbereich 06 Geschichte und Kulturwissenschaften, Fachbereich 09 Germanistik und Kunstwissenschaften. Die dadurch frei werdenden Mittel können an besser zu Betrieb Die dadurch frei werdenden Mittel können an besser zu bewirtschaftenden Fachbereichen ertragreicher eingesetzt werden. Punkt. Siebtens, um die finanzielle Last besser zu verteilen, erachten wir es zudem für notwendig, dass das umfängliche Budget des Allgemeinen Studierendenausschusses in Klammern ASTA mit einzubeziehen. Dieses wird zwar nicht direkt vom Land Hessen oder anderen Geldgebern bezuschusst, sondern von den Studierenden getragen, dennoch sollte sich der ASTA stärker auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Die dadurch unter Punkt 5 angedachte Straffung des Beratungsangebots unvermeidlich entstehenden Lücken könnte der ASTA füllen. Damit vertrete er die tatsächlichen Interessen der Studierenden der Philipps-Universität Marburg. Die dafür notwendigen Mittel könnten wiederum durch eine interne oder externe Evaluation der zurzeit wahrgenommenen Aufgaben des ASTAs frei werden. Sehr schön. Punkt 8. Die studienbegleitenden Tutorien müssen je einzeln auf ihren Erfolg überprüft werden, in Modulen, die fast vollständig bestanden werden, und solche, bei denen die Durchfallquote trotz angebotener Tutorien überdurchschnittlich hoch ist, sind Tutorien augenscheinlich nicht zielführend. Punkt 9. Die Privatisierung des Universitätsklinikums ist bei allen derzeit auftauchenden Reibungsverlusten ein Beispiel für eine gelungene Public-Private Partnership. Allgemein sollte angestrebt werden, möglichst viele Aufgaben und damit Risiken zu privatisieren. Beispiele für solche Projekte wären, wie oben angedeutet, die Bibliotheken und die Verwaltung. Es sind jedoch noch andere Projekte vorstellbar. Und nun zu allerletzt Punkt 10. Um eine schnelle und vollständige Umsetzung der hier vorgeschlagenen Maßnahmen zu gewährleisten, schlagen wir außerdem vor, die sichtlich überforderte Universitätsadministration durch Kompetenzüberführung an das Land Hessen oder ein noch zu schaffendes Gremium zu entlasten. Durch diese Kontrolle von außen würde sichergestellt, dass der zu erwartende Versuch Einzelner, ihr Institut auf informellem Wege und Kosten aller zu retten, verhindert wird. Weitere Detailberatung zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen scheint aufgrund des fehlenden Know-how auf Seiten der Universitätsadministration in jedem Fall unerlässlich. Hoi. Ich würde sagen, wir lassen das kurz setzen mit einem Lied und dann reden wir nochmal über die ganze Sache. Das waren die Goldenen Zitronen von den Schwierigkeiten, die Regierung zu stürzen. Und jetzt kommen wir zu unserem kleinen Nachrichten-Kurzteil, was wir auch immer gemacht haben. Das sind zwei kleine Beiträge zu Unicum und dem Internationalen Tag gegen Trans- und Homophobie. Unicum vom Campus kicken. Die bundesweite Kampagne Unicum vom Campus kicken geht in ihre nächste Phase. Unicum vom Campus kicken ist in eine in Marburg initiierte bundesweite Initiative, welche sich zum Ziel setzt, alle Produkte des Unicum Verlages vom Gelände der Hochschulen und Fachhochschulen zu verbannen. Nach Angaben der Initiatoren stehen die Produkte aus des Unicum Verlags beispielhaft für den Zusammenhang zwischen kapitalistischer Verwertungslogik und sexistischen Botschaften einerseits und sei andererseits ein flächendeckendes Beispiel für die Kommerzialisierung öffentlicher Bildungseinrichtungen. Deshalb wurde eine Petition eingerichtet, in der Menschen ihre jeweilige Hochschulverwaltung auffordern, die Kooperation mit dem Unicum Verlag einzustellen. Diese kann auf openpetition.de noch knapp 3 Monate unterzeichnet werden und soll dann den EmpfängerInnen übergeben werden. Weitere Aktionen sind geplant. Genau, fangen wir an mit Internationaler Tag gegen Homophobie und Transphobie am 17. Mai. Zunächst ein Zitat von der Homepage der Organisatorinnen des Aktionstages. In almost 80 countries around the world, loving someone of the same sex is still considered illegal. At times involving lifetime imprisonment and, in 9 countries, it is even punishable by death. And in many more countries still, citizens are denied their right to live according to their preferred gender identity. As well as legal discriminations, social homophobia and transphobia serve to daily deny millions of people across the world their basic human dignity. The International Day Against Homophobia and Transphobia was created in 2004 to draw the attention of policymakers, opinion leaders, social movements, the public and the media to this issue. Auch in diesem Jahr versammelten sich am 17. Mai in mehr als 100 Ländern Menschen, um ein Zeichen für gleiche Rechte für alle und gegen die Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung bzw. Identität zu setzen. Teilweise kam es hierbei zu Übergriffen von homophoben Kräften. Zum Beispiel wurden in der Hauptstadt Georgiens, Tbilisi, mindestens 17 Menschen verletzt, als die Demonstration von tausenden homophoben Menschen angegriffen wurde. In Nairobi, der Hauptstadt von Kenia, unterband die Polizei die geplante Demo, obwohl eine entsprechende Erlaubnis bereits vorlag. Kurz bevor die loslaufen wollte, wurde die Erlaubnis einfach wieder zurückgenommen. Julie Jules, ein Aktivist in der Out in Kenya Community, kommentiert dies folgendermaßen. Basically, the police stopped the procession because we would be seen to be promoting homosexuality. Being homosexual in Kenya is a criminal offense. The state frequently punishes LGBTs for their sexuality. Why is this rally significant? Because the procession would have created awareness and made us, LGBTQIA, Kenyans, visible to others. Confining us to one place further enhances the invisibility of our community perpetuated by government bodies. But we will not be frustrated or discouraged. We will keep going. Weitere Informationen zu dem Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie gibt es unter www.may17.info. Das eben war Smooth mit Technik für die tiefe Entspannung. Als nächstes kommt ein Interview, was einer von uns in San Francisco mit einem der Mitbegründer der Alternativen Universität von San Francisco geführt hat. Und danach hören wir passend dazu eine etwas melancholische Hymne an San Francisco. So, yeah, this is Yannick. I'm currently in San Francisco, and next to me is Alan Kaufman, the Dean of the Free University of San Francisco. If you want to say hi. Nice to see you. Well, maybe you can just tell us why is it free, and or how is it free, and how is it a university? Okay, well, you know, we like to think of ourselves as a university that is a protest and a protest that is a university. Okay. We started before Occupy, in the year right before Occupy started. Yeah. But it looks like we were operating along the same principles, the same guidelines. We were a response, or we are a response, to the current crisis of higher education in the United States, the extraordinarily high costs of tuition. Yeah. It costs something like $200,000, you know, including housing and all the other expenses, to get through university for a four-year degree. There's a loan situation that's been set up where parents can co-sign loans with their student children, but then the parents have loan debt from their housing situation, and so you have a situation where the tuition crisis is pushing parents out because of the housing crisis. It's just overwhelming. And that was one aspect of why we decided to launch a free university. Ja, ich habe ihn erstmal gefragt, inwiefern es denn die Free University of San Francisco eine freie Universität ist. Und grundsätzlich die Universität, also diese freie Universität, gibt es seit 2010. Und er meinte, dass dieses Projekt ein Protest sein soll, die Uni als Protest und den Protest als Uni. Und es ist im Prinzip eine Reaktion auf die Bildungssituation in den USA, die Hochschulbildungskrise, wie er sagt. Und erstens meint er, dass ein vierjähriger Abschluss an der amerikanischen Uni mindestens $200,000 kostet für Wohnung und alles. Und hinzu kommt halt die Wirtschaftskrise, dass immer weniger Leute dazu in der Lage sind, sich diese Kosten auf sich zu nehmen, da sie sowieso schon lange verschuldet sind durch Häuserbau und sonstige Sachen. Und daher auch viele Eltern für ihre Kinder das nicht mehr gewährleisten können. Ein weiterer Punkt für ihn war, warum er diese Idee hatte, die Free University zu gründen, war die Privatisierungstendenzen, die er sieht, dass Konzerne Einfluss auf die Hochschulbildung ausüben, also Einfluss darauf, wie also Studiengänge designt sind, was Inhalte der Bildung sind und auch wie es strukturiert ist. Und deswegen hat er angefangen, Menschen zu kontaktieren, die er kennt aus verschiedenen Bereichen und den Vorschlag einzubringen, eben eine wirklich freie Universität zu gründen. Und Kern der Sache ist halt, Kurse auf Uniniveau zu haben. Und ja, es gibt keine Akkreditierung für ihre Abschlüsse. Es geht auch nicht darum, zu dieser Uni zu gehen, um dann irgendwie einen tollen Job zu kriegen, sondern es geht um Bildung. Und das sagt uns jetzt auch nochmal im zweiten Clip. And then the other aspect of it is the fact that the corporation, the international corporations, are now have created these incursions into the university system. They're actually subsidizing higher education in large, you know, universities in the United States. And so they're directing course curriculum, they're directing the studies of students, and they're funneling people into this kind of corporate pen, herding pen. And then they kind of do these sorting outs, you know, who's going to make it into the corporate ranks and who will not. So it was the impact of the, you know, corporations on higher education that also decided me to begin to launch this. And so what I did was basically approach people in education, culture, government, politics, with the idea of launching a series of university-level courses under the umbrella of something that we call the Free University of San Francisco. We offer no accreditation. Attending the Free University is not going to get you a good job in the corporation. Our emphasis is on the humanities. And we actually have taken a stance against accepting technology-based courses in our curriculum. We simply don't want to encourage. There's too much of that already. And we want to basically focus on the liberal arts. Ja, Sarah meinte gerade, dass die Musik in dem Café echt cool ist und nur für alle, die mal nach San Francisco gehen wollen, es ist das Muddy Waters Café im Mission District. Davon abgesehen hat er, wird er uns im nächsten Clip noch sagen, dass die Uni komplett ohne Geld funktioniert, dass alles nur über Spenden, also alles über Spenden funktioniert. Und ganz lustig jetzt ist die Geschichte dann, dass es tatsächlich Versuche gab von Konzernen, die Universität zu kaufen oder halt zu sponsern. Und ja, und ich würde sagen, wir hören einfach rein und ich fasse das dann danach zusammen. And the other thing was we decided to have no money, like have no money involved in the process. Mm-hmm. So teachers don't get paid for... No one gets paid. No one pays. No students pay. Yeah. Teachers don't get paid. And everything has to be donated. We don't allow money into the system. Okay. We've been offered, actually, by corporations. That's amazing. A lot of money. You came, you know, and... Well-dressed people, very well soft-spoken and articulate and seemingly, you know, humane, who were trying to persuade me and others in the free universities to link up with them and take money. Yeah. And I just left. I said, you know, you're just missing the whole point. It's amazing. So you don't offer, you're not trying to supply them a labor market with skilled people or with... No, in fact, we're trying to deprive the labor market of skilled people. That's nice. What are the selection of courses that you people can take at the moment? I saw it's you have a certificate for social studies. We have a certification. Well, we're moving towards creating a certification program in social studies, but we already have got the certification outline, you know, of curriculum required. Okay. Curriculum, and the idea will be that the student will enter into that stream of studies, and in the course of whatever time, 2 years, you know, will emerge an autodidactic authority in social studies. That's what we want to encourage, is autodidactic authority. self-authority, you know, the authority of the intellectual, the individual. Emancipation. Emancipation of the individual. Yeah. And a sense of authority that they're not disempowered, you know, because they don't fit in as a cog in the wheel of the system. In fact, their failure to fit into the as a cog in the wheel of the system is their great success. yeah, definitely. So would you have any general advice for people? Because we at my university, we also thought about making independent courses and starting something up like that. It didn't really came to that because of time, and we're all students and have to abide to the system. But it, if do you have any general advice on how to get people mobilized? Or Yes, I have. In terms of the physical plant, in terms of the the housing, the physical infrastructure, be very modest. But in terms of the pedagogical objectives, be very grand. Okay. You know, offer the courses that universities wouldn't dare to offer. Offer the courses that students dream. That's what all the students about having. All the students we have tell us, this is the course I had always hoped I would have in the university and never did. Offer those courses. And the physical plant doesn't really matter. When people are absorbed by an excellent lecture process, teaching process, student-teacher interaction, they don't care about the physical setting at all. Okay. Yeah, so that, you know, it can be modest. You can do it out of an apartment. You can do it out of whatever. You know, it doesn't really matter. As long as people come and are inspired. And you're teaching something that, as a teacher, elevates your, you know, standards. And obviously, the university is open to everyone. There's no, there's no age. We don't even ask. We don't. People are like, we should have a registration process. No, we don't want, because you know there's illegal immigrants who want to come also. Yeah. Okay. And they shouldn't. We don't want to ask. Whatever, they can call yourself John Lennon if you want. We don't care. Nice. Ja, ich habe ihn dann gefragt, ob er Tipps hat für Menschen, die auch überlegen, so ein Projekt zu starten, weil im, so in diesem Freedom-Kontext hier in Marburg hatten wir auch mal die Idee, vielleicht unabhängige Vorlesungen zu organisieren oder so eine Alternativuni zu starten. Und er meinte dann, dass man eben, was die materiellen Bedingungen angeht, sehr, sehr bescheiden sein soll und sehr, sehr niedrigschwellig vorgehen soll und dafür eben auf der inhaltlichen Ebene sehr, sehr ambitioniert vorgehen sollte, weil Menschen, denen was beigebracht wird, wenn der Inhalt stimmt und die Art und Weise, wie es ihnen vermittelt wird, dann juckt es sie nicht, ob sie jetzt in einem tollen Hörsaal sind mit lauter Schnickschnack oder eben in der Garage oder so. Also das war so sein Punkt und eigentlich auch sein hauptsächlicher Tipp für Leute, die das starten wollen. Dann habe ich noch gefragt, ob es irgendwelche Zugangsbarrieren jetzt noch gibt und er meinte, nee, natürlich nicht. Es gibt auch keinerlei Registrierung, da eben auch illegale Einwanderer, also sogenannte illegale Einwanderer in Anführungszeichen, das Angebot wahrnehmen und für die das eben dann problematisch wäre und man kann sich da auch anonym einbringen, also man kann sich dann sonst wie nennen dort, das interessiert alles nicht, das wird auch nicht dokumentiert. Now we're going to obsolescence. Geplante Obsoleszenz ist das nächste Thema, also wie Dinge planmäßig kaputt gehen oder ihren eigentlichen Nutzen nicht erfüllen, in wessen Interesse auch immer. Tja, das werden wir jetzt erfahren. Viel Spaß mit diesem Beitrag aus Sendung Nummer 7. Und passend dazu hören wir anschließend ein Lied von der Mediengruppe Telekommanda, und zwar Trend. Ja, ich mache weiter mit einem anderen globalen, internationalen Phänomen des Kapitalismus. Und zwar ist mein Thema die geplante Obsoleszenz. Das habt ihr bestimmt alle noch nicht gehört, aber seid davon betroffen. Die Idee dahinter ist, dass man quasi schon in der Produktion eine Schwachstelle in ein Produkt einbaut, um die Lebensdauer niedriger zu gestalten als eigentlich notwendig und so Menschen dazu animiert, mehr zu kaufen. Praktisch eingeführt wurde das bei GM von einem Alfred P. Sloan, der auf die Idee gekommen ist, jedes Jahr die Autos ein bisschen zu verändern und dadurch hatte man einen guten Grund, sich jedes Jahr ein neues Auto zu kaufen. Die Jahresmodelle. Ja, genau. Und theoretisch bekannt geworden, also die Theorie, die dahinter steckt,

Und euer Feedback ist natürlich auch herzlich willkommen hier. Genauso wie Musikwünsche oder ähnliches. Schreibt einfach eine Mail an freedom@gmx.de. Freedom, vielleicht nochmal buchstabiert, FREEDUMM. Free Education Movement Marburg. Und nach dem Abschlussjingle gibt es noch etwas für die Star Wars Fans mit subtilem Humor. Nämlich ein kleines Lied, das in diesem Zusammenhang sehr, sehr bedeutend ist. Lasst euch überraschen. Wir verabschieden uns. Verabschieden uns, ja. Würde ich auch sagen. Ja, dann macht's gut. Und tschüss. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß dabei. Reducation. Rather than try to take off a whole system, we found one point of attack, and that is education. Eine Kooperation zwischen dem Free Education Movement Marburg und dem Referat für internationale Vernetzung des ASTA Marburgs. Wir berichten über die Kommerzialisierung aller Lebensbereiche, insbesondere Bildung, global und lokal. Education either facilitates integration of the younger generation into the logic of the status quo, or becomes the practice of freedom. I would say, fold up shop in all other places, and let's go at the education. Police in London are on high alert as an estimated 10,000 students gear up for a rally against education cuts. Whenever people begin to threaten the interest of national states, then they are usually affected by state oppression. We want to use this opportunity to express our solidarity with all activists fighting for free education.